Willkommen zum Aufgeräumt-Podcast. Heute geht es um das fürchterliche Thema Keller. Der Keller, den wollen so viele entrümpeln. Ich hatte ja schon etliche Kundinnen, bei denen ich auch vor Ort war. Und da haben viele gesagt, oh, der Keller, sollen wir uns noch den Keller vornehmen? Und fast immer habe ich gesagt, oh, lass uns lieber woanders anfangen, weil Keller ist mit Büro zusammen sehr deprimierend. Im Büro ist es besonders deprimierend, weil wir mit sehr viel Zeit und Arbeitseinsatz relativ wenig Wirkung haben. Und im Keller ist es so, dass das halt Orte sind, in die wir viel reinschieben, weil wir unter anderem zu faul sind, Entscheidungen zu treffen oder nicht möchten oder Widerstände haben. Und diesen ganzen nicht getroffenen Entscheidungen begegnen wir da wieder. Und wenn wir dann mal ein paar sichtbare Erfolge haben, dann sehen wir die nicht wirklich, weil die nicht in unserer unmittelbaren Umgebung, in unserem täglichen Leben sind, sondern halt unten im Keller. Zudem passiert es eben im Keller auch, dass wir viele Dinge wieder mit hochnehmen, weil wir denken, oh, da wollte ich ja mal noch, oh, das wollte ich ja noch verkaufen, ah, da wollte ich mal noch was reparieren. Das heißt, die Dinge wandern wieder hoch. Das heißt, erstmal wird es unten nicht wirklich viel ordentlicher, dafür wird es oben in unserer Wohnung unordentlicher. Und das sind alles so Sachen, die dazu führen, dass der Keller eben wenig Spaß macht. Jetzt hörst du dir die Folge natürlich nicht an, um von mir zu hören, warum der Keller doof und demotivierend ist. Nein, du möchtest Lösungen. Vielleicht ist deine Wohnung schon perfekt entrümpelt und jetzt fehlt eben nur noch dieser Keller und vielleicht das Büro. Okay, also wenn du jetzt mich fragen würdest, Annette, wie bekomme ich am schnellsten die beste Kellerlösung? Dann kommt diese jetzt hier. Also eigentlich wäre es am sinnvollsten, einen kompletten Kellerraum herzunehmen, eigentlich sogar den kompletten Keller, je nachdem, wie viele Räume du da hast. Also einfach alles, was du als Keller definierst, zu nehmen, alles auszuräumen und zwar wirklich alles. Dann natürlich einmal durchputzen, tralala. Und dann nur noch zurückräumen, was du wirklich mindestens einmal im Jahr brauchst, nutzt. Vielleicht noch ein Sicherheitsregal für Dinge, bei denen du dir unsicher bist, diese natürlich gut verpacken, deutlich beschriften und alle anderen Dinge sofort wegbringen. Das heißt, verschenken, verkaufen, wohin bringen, Verkauf, natürlich teilweise auch wegschmeißen. Also alles sofort machen und das wäre die schnellste Methode, um den Keller zu entrümpeln und wirklich dann einen Keller zu haben, der gut organisiert ist und in dem nur noch drin ist, was du wirklich brauchst, nutzt und du weißt genau, was drin ist. Und dann müsstest du dir noch eine Routine anschaffen, die dazu führt, dass du nicht mehr einfach Dinge reinstellst, sondern bevor du Dinge einfach so mal in den Keller schiebst, zu sagen, stopp, wo genau kommt das hin, warum behalte ich das noch, oder kann das nicht gleich verkauft werden und dann natürlich sofort handeln. Du wirst bei meiner Beschreibung schon gemerkt haben, dass das einfach unrealistisch ist. Kein Mensch hat die Motivation, das alles in einem Aufwasch zu machen. Und obwohl es eigentlich das Sinnvollste wäre, hält es keiner durch. Keiner kann so schnell entscheiden und hat so viel Energie, so viel zu entscheiden, als dass wir das in einem Aufwasch schaffen würden. Als allererstes brauchst du erstmal Motivation. Also du musst erstmal wissen, warum du diesen Keller überhaupt entrümpeln möchtest. Weil wie gesagt, diesen Ort sehen wir eigentlich nur, um schnell Dinge reinzuschieben oder wenn wir irgendwas da suchen. Was ist deine Motivation? Was ist dein Ziel? Also mein Ziel heißt zum Beispiel, ich betrete den Keller und ich sehe in jedem Regal, was darin ist. Es ist eine mega Übersicht, weil alles beschriftet oder sichtbar ist. Alle Dinge, die ich habe, sind gut organisiert in Kategorien zusammengefasst in durchsichtigen Plastikbehältern. Alles ist schimmelfrei. Genau, so wäre mein Ziel für den Keller. Vor allem der Punkt, ich habe dort nur noch, was ich wirklich regelmäßig brauche. Und um dieses dieses Ziel brauchen wir erstmal, um uns wirklich klar zu werden, warum gebe ich da jetzt so viel Zeit und Energie rein? Was ist meine Motivation? Dann habe ich noch verschiedene Techniken, die nochmal Motivation geben sollen, zum Beispiel ein Keller-Brainstorming, indem ich mich zu einer gewissen Zeit, zum Beispiel 20 Minuten, einfach nur in den Keller stelle und brainstorme, was ich wo machen könnte, um mir immer wieder Motivation zu holen. Denn die brauche ich, weil der Keller ist echt ein hartes Ding. Ja, und dann würde ich empfehlen, mit dem Boden zu beginnen und da erstmal zu schauen, dass alles freigeräumt wird. Ich würde, damit die Motivation bleibt, ein paar große Dinge versuchen auszumisten. Das heißt, schnell zu verkaufen, relativ günstig zu verkaufen, dass es auch schnell weggeht und dass ich vor allem ein Erfolg sehe. Ich glaube, das ist am Beginn extrem wichtig. Dann finde ich es wichtig, mir eine Übersicht zu schaffen im Keller. Und wenn der Boden dann frei ist und ich wieder an alle Dinge rankomme, dann wirklich Regalfach für Regalfach oder auch Kategorie für Kategorie vorzunehmen und hier meine Trennungsängste zu überwinden. Dazu habe ich auch noch dann die ein oder andere Motivation, die Trennungsängste zu überwinden und wirklich Entscheidungen zu treffen. Und Entscheidungen treffen ist was sehr anstrengend ist. Das heißt, ich muss wirklich Stück für Stück vorgehen. Regalfach für Regalfach, Kategorie für Kategorie, Fach für Fach, Korb für Korb. Und du hörst das schon in meiner Stimme, das ist echt ein sehr langer Prozess. Und darum, ich wiederhole mich, brauchen wir unheimlich viel Motivation für den Keller. Ja, der Keller ist ein dickes Ding und darum sage ich dir, wenn du dich für den Keller entscheidest, triffst du eine große Entscheidung. Und darum ist eben dein Ziel so wichtig, dass du dir wirklich bewusst bist, möchte ich diesen langen, großen Weg gehen. Wenn du dich für den Keller entscheidest, dann lade ich dich herzlich ein zu meinem Kellerkurs ab dem 1.6.2024. Ich mache den Kellerkurs selbst zum ersten Mal, also er wird jetzt erst erstellt. Ich habe einen fremden Keller, den ich entrümpeln darf. Bei meinem Keller ist wirklich alles zu spät. Der fällt ineinander, da bröckeln die Wände. Das ist ein Schimmelkeller, das ist wirklich kein Vorzeigekeller. Und darum darf ich einen fremden Keller entrümpeln. Ich freue mich drauf. Wir sind quasi schon mitten im Prozess. Und ich lade dich herzlich ein, mitzumachen. Genau, die Investition beträgt 30 Euro für 30 Tage. Eventuell geht er auch ein bisschen länger. Wir müssen einfach mal schauen, was die Kellerordnung so hergibt. Und wie gesagt, ich habe sehr viele Tipps zur Motivation und auch zu den Trennungsängsten dabei, weil wir irgendeinen Grund haben, warum wir in den Keller so viele Dinge geschoben haben und diese Entscheidungen aufgespart haben. Und genau, dass wir uns eben damit beschäftigen und dahinter schauen. Und hier gebe ich dir gleich noch einen Tipp mit. Wenn du eben einen Teil hast, bei dem du eine Angst verspürst, es zu entrümpeln. Also bei mir war immer die Hauptangst, was ist, wenn ich es nochmal brauche? Dass du dann diesen Faden weiterspinnst. Also dass du nicht bei diesem Satz aufhörst, boah, vielleicht brauche ich es nochmal, lieber mal behalten. Sondern eben überlegst, ja, was würde denn im schlimmsten Fall passieren, wenn ich es jetzt entrümpel und in einem Monat wieder brauchen würde? Was wäre der schlimmste Fall? Was könnte da passieren? Und dass ich mir diesen Worst Case ausmale. Ich kann das Gleiche danach mit umdrehen und sagen, okay, und was ist, wenn ich es behalte und nie wieder brauche? Also ich kann da rumspielen mit meinen Trennungsängsten, aber es tut eben mal ganz gut, diesen Worst Case zu Ende zu spinnen. Mal zu spüren, was passiert denn, wenn ich es wieder brauche. Und es ist ganz interessant, was da mit uns passiert. Und es wird uns helfen, Klarheit darüber zu finden, ob wir es behalten oder nicht. Und das Ziel ist gar nicht, dann jedes Teil auszumisten, bei dem wir uns unsicher sind, sondern das Ziel ist, dass wir Klarheit darüber finden und im Frieden damit sind, wenn wir es behalten oder wenn wir es ausmisten. Okay, ich bin gespannt, ob du das Thema Keller angehen möchtest. Ich weiß nicht, ob ich motiviert habe. Ich glaube eher nicht. Aber ich würde mich trotzdem freuen, weil, ach so, ich könnte jetzt vielleicht noch ein bisschen was Motivierendes zum Ende sagen. Also ein übersichtlicher Keller, ihr Lieben, ist einfach das Sahnehäubchen. Also wenn ich in meinen Keller kam, als wir noch nicht hier gewohnt haben, und da war wirklich in den Regalen, war alles in Kartons verstaut und jeder Karton war beschriftet. Ihr wisst gar nicht, wie ich Glücksgefühle bekommen habe, wenn ich immer in den Keller gegangen bin und irgendwas gebraucht habe, sei es eine Pyramide für Weihnachten, sei es irgendwas für Ostern. Und ich kam da runter und ich wusste ganz genau, wo das ist und ganz genau in welchem Karton. Das war so geil, weil der Keller, den ich zuvor hatte in meiner Wohnung zuvor, der war so voll, den konnte ich gar nicht mehr betreten. Also der war einfach bis zur Tür hin voll. Die Tür ging auch nicht mehr zu, die war eh immer offen. Genau, weil da wurden einfach immer reingestopft. Und das ist schon einfach Hammer, wenn man da runterkommt und man sieht einfach, wo was ist und man weiß genau, eben man hat diese Entscheidung getroffen. Dieses Teil darf noch bei mir bleiben. Und dann freue ich mich einen Cola-Keks, wenn ich die Schnüre behalten habe, ganz schön deutlich beschriftet in so einer kleinen Plastikdose, die durchsichtig ist. Und dann komme ich runter und ich weiß, hier sind die Schnüre. Und jetzt brauche ich sie wieder, weil ich im Garten eine Pflanze an einen Stock binden muss. Das ist schon sehr schön, das Gefühl. Das macht schon richtig Spaß. Und das habe ich jetzt zwar nicht mehr im Keller, dafür im Dachgeschoss. Wir haben ja ein Dachgeschoss, zum Glück ein Zimmer, das nicht schimmelt. Und das ist schon richtig, richtig schön. Wenn Hemmet Klonker ist, haben wir hier im Süden, da zieht man sich ganz weiß an. Und die Sachen brauche ich wirklich nur einmal im Jahr. Und ich gehe da hoch und da ist eine einzige Kiste, da steht Hemmet Klonker drauf. Und die hole ich raus und dann haben alle ein Hemmet Klonker Kostüm. Das macht schon Spaß. Und jetzt hoffe ich, dass ich doch mal wieder ein bisschen motiviert habe für den Keller. Also, wenn man es dann geschafft hat, das ist schon richtig toll. Und wenn man es vielleicht nicht mit dem ganzen Keller geschafft hat, sondern nur mit einem Zimmer im Keller oder auch nur mit einem Regal, dann ist das auch schon richtig toll. In dem Sinne freue ich mich sehr, wenn du mitmachen möchtest beim Kellerkurs ab 1. Juni. Deine Annette.